Wölferadio Spezial. Und trotz der Länderspielpause war der Lenny fleißig und hat noch ein Wölferadio-Spezial organisiert. Ja, erstmal herzlich willkommen natürlich zu dieser Ausgabe. Ein sehr, sehr besonderes, ein sehr, sehr interessantes Thema in der gegenwärtigen Situation, in der sich der VfL Wolfsburg befindet. Nämlich, was läuft da eigentlich im Kopf ab? Offensichtlich war einiges nicht rund sozusagen in den vergangenen Wochen. Nicht nur körperlich, sondern tatsächlich auch im Kopf. Der Kopf hat die Beine beeinflusst offensichtlich. Und um Christoph Daum zu zitieren, der Kopf ist das dritte Bein. Also entsprechend wichtig, mentale Stärke auf dem Platz, gar keine Frage. Aber das hat mich dann zu der Frage geführt, was heißt denn das dann genau? Was heißt es, wenn ein Fußballprofi durch so eine sportliche Krise muss, wie momentan? Was hilft ihm da raus? Was sind das, sagen wir mal so, für Symptome? Was macht man sich für Gedanken? Und diesbezüglich wollte ich gerne einen kompetenten Gast mir einladen. Und das ist mir gelungen. Und zwar von der Firma Mindworks, der Experte für Sportpsychologie Simon Borgmann. Hallo, Herr Borgmann. Schönen guten Tag. Sie waren in Ihrer Funktion auch schon im Einsatz, unter anderem bei TSG Hoffenheim oder beim SC Paderborn, kennen sich also super aus bei Clubs, wo es in der Vergangenheit auch mal nicht so lief, wie im Moment beim VfL Wolfsburg. Und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben fürs Wölferadio und komme auch gleich zur Sache mit meiner ersten Frage, nämlich wir haben ja ein 3:0 zu verzeichnen gehabt gegen Freiburg. Ist denn nach einer Durststrecke, wie wir sie hinter uns haben, mit einem 3:0 Auswärtssieg, einer guten Leistung, sozusagen psychisch alles wieder im Lot? Hat das alles rausgerissen? Kann dieses Erfolgserlebnis sozusagen das kaschiert haben, was vorher gewesen ist? Wie würden Sie das sehen? Also eigentlich ist es ja erstmal ein sehr schönes Erlebnis und auch für uns ein schöner Grund, nochmal zu telefonieren. Die Stimmung ist ja doch deutlich besser, als wenn es jetzt wieder eine Niederlage gewesen wäre. Ich glaube, dass die Mannschaft sehr von diesem Erfolg profitiert. Also einerseits vom Ergebnis selber, was einfach eine große Erleichterung war, weil der Druck ja doch durch den Vorstand, durch die Trainerfrage, aber auch durch die Fans relativ hoch war. Auf der anderen Seite aber auch die Art und Weise, wie dieses Spiel gewonnen wurde. Also man hatte ja ein Auswärtsspiel, es war eine starke Heimmannschaft, das Wetter war jetzt auch ja nicht so, dass jetzt ein super Sommerkick oder sowas wäre. Und da hat man einfach mit einer starken kämpferischen Leistung dagegen gehalten. Und das ist auch das, was ja der Trainer und auch Mario Gomez später im Interview erwähnt haben, dass einfach keine Schönspielerei gefragt war, sondern wirklich mit Kampf und Aggressivität das Spiel angegangen werden sollte. Und das wurde, denke ich mal, super umgesetzt. Und so haben auch die Spieler gemerkt, okay, wir können das, wir wissen, wie wir hier Erfolge erringen können. Wenn man so eine Durststrecke sozusagen, so eine Krise durchstehen muss, dann hört man sehr, sehr häufig von den Profispielern, der Kopf ist irgendwie nicht frei oder man, ja, der Kopf spielt nicht mit. Was heißt denn das konkret? Was spielt sich denn da ab? Also aus sportpsychologischer Sicht sagt man einfach, dass der Spieler sich zu viele Gedanken macht und vielleicht auch nicht die, die ihm in dieser Aufgabe und in der Situation weiterhelfen. Also die Gedanken, die dann im Kopf vielleicht auftreten nach Niederlagenserien oder nach Misserfolgen, sind dann etwas wie, ich kann es nicht oder es bringt eh nichts, wir verlieren. Und dazu kommen dann natürlich auch negative Emotionen, wie Enttäuschung oder Selbstzweifel, die quasi so eine Gedankenspirale in Gang bringen, dass sich dann später oder im Endeffekt auch auf die Leistung auswirkt. Also wir sprechen halt davon, dass gerade solche Gedanken, die nicht konstruktiv sind und nicht für die Aufgabe wichtig sind, diese antrainierten motorischen Automatismen, die Spieler haben, ja einfach sehr, sehr beeinflussen. Und zwar in der Hinsicht, dass sie nicht mehr so frei sind und diese Automatismen automatisch abrufen, sondern halt wirklich sich zu viele Gedanken machen, wie muss ich diesen Pass spielen, wo muss ich jetzt hinlaufen und dann natürlich auch keine Kapazitäten im Kopf mehr haben, um für die anderen Aufgaben, die im Profifußball aber sehr wichtig sind. Und das Ergebnis sind dann weitere negative Erlebnisse, wie Fehlpässe oder weitere Fehler, und so sinkt natürlich das Selbstvertrauen weiter, es treten wieder neue negative Gedanken und negative Emotionen auf. Und dann sieht man natürlich, dass es so ein Teufelskreis ist. Jetzt heißt es ja immer so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein Sieg ist noch kein Ausweg aus der Krise. Ein guter Anfang, vielleicht mehr nicht. Die Frage ist, was kann man denn jetzt tun aus sportpsychologischer Sicht? Wo kann man vielleicht noch ansetzen? Sind das die berühmten Einzelgespräche? Was kann der neue Cheftrainer Valerien Ismael tun? Wie sind da so konkrete Abläufe? Wo kann man ansetzen? Man kann ja mit jedem aus der Mannschaft oder im Umkreis der Mannschaft arbeiten. Und konkrete Situationen sind schwer abzuleiten, weil man die internen Gründe und genauen psychologischen Voraussetzungen nicht kennt. Aber im Prinzip geht es bei so Krisen oder Situationen, in denen der VfL momentan steckt, häufig darum, dass das Selbstvertrauen der Spieler leidet und vielleicht nicht mehr so ist, wie es im Fußball sein sollte, um auch seine beste Leistung bringen zu können. Und an diesem Selbstvertrauen kann man arbeiten, indem man erstmal kleine Erfolge und kleine Sachen, Belohnungen sozusagen im Training oder Spiel finden kann. Da kann man zum Beispiel Handlungsziele setzen, so wie es eigentlich Mario Gomez auch beschrieben hat, also mit dieser Aggressivität, die sie im letzten Spiel umsetzen wollten. Das sind quasi so Matchplan-Strategien, wie sie einen Erfolg erzwingen können, und so merken sie, okay, wir können das umsetzen, das führt uns zum Sieg, das bringt uns weiter. Aber man kann auch sich bewusst mal mit seinen eigenen Stärken auseinandersetzen, um dieses Selbstvertrauen wieder zu erhöhen. Ein weiterer Ansatz wäre, sich im Vorfeld eines Spiels schon mit Worst-Case-Szenarien auseinanderzusetzen, also was das Schlimmste, was passieren könnte, aber dann gleichzeitig auch Lösungsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, um einfach sich darauf einzustellen und diese Situation des Worst-Case, also zum Beispiel eine rote Karte oder ein früher Rückstand, nicht mehr so bedrohlich wahrzunehmen. Wenn es sportlich nicht läuft, nehmen ja viele Vereine auch einen Trainerwechsel vor. Der VfL Wolfsburg hat das gemacht und Coach Dieter Hecking sozusagen beurlaubt. Die Frage ist dann immer, man hat immer den Eindruck, bei manchen funktioniert es, dass man tatsächlich einen Effekt dadurch erzielt durch einen Trainerwechsel. Beim VfL war das zunächst mit Valerian Ismael nicht der Fall. Die Frage ist aus Ihrer Sicht, gibt es überhaupt einen psychologischen Effekt bei einem Trainerwechsel? Also von meiner eigenen Meinung her glaube ich, dass Trainerwechsel in der Bundesliga häufig zu früh erfolgen, weil so Entwicklungsprozesse der Mannschaft oder auch eines Systems, einer Leistung brauchen erstmal viel Zeit. Die ist natürlich in der Bundesliga selten gegeben, weil ja ein hoher Leistungsdruck herrscht. Und gleichzeitig besteht halt auch immer die Gefahr von Vorständen in so einen Aktionismus zu verfallen. Also dass quasi der Vorstand und der Verein signalisieren muss, okay, wir sind noch handlungsfähig, wir haben hier noch Optionen, und die Trainerwechsel dann häufig die einfachste Lösung sind. Ja, andererseits, oder wenn man es sich genauer betrachtet aus psychologischer Sicht, sind bei Niederlagenserien und so schwierigen Situationen Kontinuität und Routinen für die Spieler häufig sehr wichtig, um einfach auch wieder Sicherheit zu finden. Und da macht dann ein Trainerwechsel erstmal keinen Sinn. Trainerwechsel machen für mich oder aus sportpsychologischer Perspektive Sinn, wenn die Mannschaft nicht mehr an das glaubt, was der Trainer ihnen erzählt oder umsetzen will, dann ein passender Trainer kann dann natürlich deutlich für den Kopf deutlich besser sein, weil man dann wieder mit 100% Einstellung und neuen Impulsen einfach in die Spiele gehen kann. Auch die Fans haben ja deutlich ihren Unmut geäußert, Pfeifkonzert im Stadion, dann hinterher Aktionen sozusagen, wo man nochmal die Mannschaft vors Tor gebeten hat und nochmal deutlich Tacheles geredet hat. Wenn es für die Mannschaft zu so einer, ja sag ich mal, negativen Konfrontation kommt, mit dem eigenen Publikum vor allen Dingen, kann man das als Profi überhaupt ausblenden oder sind sozusagen die Pfiffe, gehen die dann tatsächlich ins Mark? Wie muss man sich das psychologisch dann vorstellen? Denn eigentlich könnte man ja meinen, viele sind so lange im Geschäft, haben schon viel erlebt, auch regelmäßig in Stadien und so weiter und so fort, die könnten das ausblenden. Aber ist das überhaupt möglich? Also angesprochen auf diese Pfiffe und negativen Gesänge, glaube ich, dass kein Spieler, die jetzt gerne oder wenige Spieler gibt, die wirklich das gut tun. Und gerade wenn das Selbstvertrauen schon angeschlagen ist und die Leistung in den vorigen Spielen auch nicht stimmte. Pfiffe können erstmal nur einen motivierenden Effekt haben, wenn der Spieler wirklich von sich auch überzeugt ist, also ein großes Selbstvertrauen, eine große Selbstwirksamkeitskompetenz, so nennen wir es in der Sportpsychologie, haben und wirklich wissen, okay, egal was ihr macht als Fans, ob ihr mich auspfeift oder beleidigt, ich weiß, dass ich gut Fußball spielen kann und das jetzt auch umsetzen kann. Ansonsten, wenn dieses Selbstvertrauen nicht vorhanden sind, kommen wir da wieder in diesen Kreislauf von negativen Gedanken und negativen Emotionen, den ich vorher schon mal beschrieben habe, wo die Pfiffe natürlich dann ihr Übriges tun, diese negativen Gedanken zu erhöhen. Das heißt, es ist eigentlich noch so ein Sargnagel mehr, wenn es nicht läuft. Ja, also ich würde so formulieren, ich meine, man kann sich das ja selber vorstellen, wenn man schon selber, oder Profispieler wissen ja, wie ihre Leistung ist und können das eigentlich auch ganz gut einschätzen. Und wenn man dann immer wieder quasi einen draufkriegt, tut es meistens nicht so gut. Andererseits können Profispieler sowas, oder haben die natürlich auch die Möglichkeiten, sowas zu trainieren. Man spricht da in der Sportpsychologie von Stressresistenztraining oder Stressimpfungstraining, wo einfach zum Beispiel im Training einfach diese Situation des Auspfeifens über ein Abspielen eines Bands oder einer MP3 simuliert werden kann und die Spieler sich dann quasi schon mal daran gewöhnen können, wie das denn sich anfühlt und trotzdem ihre Leistungen auch unter diesen Bedingungen bringen sollen können. Das stelle ich mir sehr lustig vor, wenn dann also auf dem leeren Trainingsplatz plötzlich da die Pfiffe vom Band erklingen. Die Frauennationalmannschaft hat es, glaube ich, zuletzt mal gemacht, wo auch dann nicht öffentliches Training war und die Medien später berichtet haben, dass man da die Zuschauer und oder Zuschauer und Pfiffe auditiv gehört hat. Man hat nichts gesehen, was die wirklich gemacht haben, aber man hat zumindest gehört, okay, irgendwie haben die da sowas simuliert. Und es gibt zum Beispiel auch, ich kenne es jetzt aus der Polizeischule, dass auch so Situationen trainiert werden, die jetzt wirklich unter Stress die Leistung gebracht werden, ne? Als Simulation einfach. Jetzt ist es ja so, dass wenn es sportlich nicht läuft, viele Trainer oder auch sportliche Verantwortliche das Talent haben, immer noch mal was Positives an der Leistung zu sehen. Also auch wenn es mal 1-5 ausgeht oder so, da pickt man sich das raus. Für viele Fans ist das Schönrednerei. Bringt das was, dieses Positive hervorheben, oder müsste man eigentlich vielmehr auch die Mannschaft öffentlich mal kritisieren oder, wie viele Fans auch sagen, an die Wand nageln? Ja, ich denke, man muss da so ein bisschen zwischen dieser externen und internen Verhalten unterscheiden. Also dieses Interne, ich glaube, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des engen Kreises des Vereins ist es schon wichtig, auch Kritik zu äußern, konstruktiv die Situation zu analysieren und aufzubereiten, Fehler anzusprechen, aber dann gleichzeitig natürlich auch Lösungsmöglichkeiten zu bieten und auch Lob für Gelungenes zu geben, einfach auch um wieder Selbstvertrauen zu stärken und diese Kompetenzerwartung zu steigern. Was jetzt extern wirklich in die Öffentlichkeit gehört, ist immer schwierig. Ich denke, wenn ein Spieler vom Trainer in der Öffentlichkeit kritisiert wird und vielleicht auch die Mannschaft kritisiert wird, trägt es nicht dazu bei, dass dieses Selbstvertrauen wieder gesteigert wird innerhalb der Mannschaft. Es ist eher so, dass sich dann vielleicht auch so eine Angst vor Fehler-Mentalität entwickelt, also dass gesagt wird, oh, wenn ich jetzt den nächsten Fehler wieder mache, dann kritisiert mich der Trainer auch öffentlich. Und so geht es dann auch wieder in diese Spirale der negativen Gedanken rein, weil wir wollen ja eigentlich keinen Spieler auf dem Platz haben, der sich jetzt nur die ganze Zeit Gedanken darüber macht, dass er in der nächsten Situation hoffentlich keinen Fehler macht. Das klingt, als wären die Profis sensibler, als man ihnen manchmal zugestehen möchte. Das kann sicherlich sein. Also man kriegt ja immer nur eine kleine Außendarstellung der Profis mit und wir sind im Prinzip auch nur Menschen und jeder kennt vielleicht aus seinem Job oder anderen Bereichen des Lebens, wenn er kritisiert wird, ist es erstmal meistens nicht so förderlich für das Selbstvertrauen. Jetzt gab es in Wolfsburg ja jede Menge Kritik an der Mannschaft. Viele Spieler seien mit dem Kopf nicht richtig bei der Sache, schon mit dem Gedanken beim nächsten Verein, hätten zu gute Verträge. Es wäre ihnen egal, wie so ein Spiel abläuft, letztendlich als Folge daraus auch. Aus Ihrer Erfahrung, ist es so, dass wenn Profisportler auf dem Platz stehen, dass solche Faktoren eine Rolle spielen, wie Verträge, Gedanken an den nächsten Verein, oder spielt das eigentlich keine Rolle und das wird eigentlich ausgeblendet während der 90 Minuten? Also in den 90 Minuten eines Spiels spielt das überhaupt keine Rolle. Also da werden keine Gedanken an Verträge oder das Geld oder sonstige Annehmlichkeiten verschwendet. Denn man muss sich das mal überlegen, die Fußballer, das ist ja ihr Beruf und die bringen natürlich auch Aufwand dafür. Also sie trainieren täglich bis zweimal täglich und ja, wenn man da wirklich nur aus Geldanreizen trainiert, also man spricht in der Psychologie dann von extrinsischer Motivation, da funktioniert das langfristig gar nicht. Also man braucht als Fußballer eine hohe intrinsische Motivation, Fußball zu spielen, so einen ständigen inneren Antrieb quasi, einfach auch Lust darauf zu haben, und ich glaube, dass das eher auf dem Platz dann wichtig ist, also einfach Fußball spielen zu wollen. Natürlich wollen die auch gewinnen. Und was vielleicht so ein bisschen diesen über Geld oder sowas beeinflusst, ist so diese Professionalität des Lebens abseits des Platzes. Also wie viel trainiere ich für mich selber, wie ernähre ich mich? Sowas könnte eventuell ein bisschen mehr beeinflussen. Angenommen, der VfL Wolfsburg würde Sie in der jetzigen Situation um Mithilfe bitten. Wie würde das ablaufen? Kommt dann der Sportpsychologe und sagt, hier, ich habe einen Masterplan, 1, 2, 3, das sind die Dinge. An welchen drei Punkten würden Sie dann ansetzen? Also erstmal gibt es nie einen Masterplan. Also für keinen Sportpsychologen hier, der wird sagen, so, ich komme jetzt und habe die Ideen. Weil generell, ja, ist jede Mannschaft unterschiedlich, jedes Umfeld unterschiedlich, jede Situation anders. Und die erste Aufgabe wäre da erstmal, die Situation wirklich möglichst genau und ja, detailliert zu erfassen. Also durch Beobachtungen oder ja, weitere Analysen, wie zum Beispiel Spieldaten analysieren oder die Erfassung der momentanen Stimmung über Fragebogen oder halt auch durch Gespräche mit Trainern, mit einzelnen Spielern. Also wirklich rauszuarbeiten, wo liegen die Probleme wirklich und woran kann dann auch gearbeitet werden. Und das wäre dann auch der zweite Schritt, geeignete Maßnahmen abzuleiten für das Team, für die einzelnen Spieler, für das Trainerteam, um diese dann auch wirklich durchzuführen. Und danach kann man dann schauen, okay, wie hat es geklappt, was hat geholfen, quasi so eine Evaluation und so ein Qualitätsmanagement danach auch durchzuführen. Aber generell ist es natürlich für jeden außenstehenden Sportpsychologen immer schwer, reinzugehen und sagen, so, jetzt habe ich die Idee und ich mache genau das, weil ich das jetzt im Fernsehen gesehen habe, sondern da spielt viel eine Rolle, was wirklich intern in der Mannschaft abläuft. Jo, was nehmen wir mit aus dem Gespräch? Meine Selbstwirkungskompetenz ist vollkommen in Ordnung. Beim VfL gibt es viele Möglichkeiten anzusetzen, auch sportpsychologischer Natur. Das hat uns Simon Borgmann erzählt. Er ist Experte für Sportpsychologie bei der Firma Mindworks, hat unter anderem schon die TSG Hoffenheim und SC Paderborn unterstützt bei dieser Thematik. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war sie, die Spezialausgabe des Wölferradios für diese Woche in der Länderspielpause. Etwas kürzer als gewohnt, nächste Woche dafür, dann ist schon wieder einiges gebacken. Eine reguläre Ausgabe vor dem Spiel gegen Schalke, da haben wir natürlich wieder einiges zu besprechen. Mal gucken, wie es so läuft. Ich hoffe, die heutige Spezialausgabe hat euch gefallen. Schreibt mir gerne wieder eure Kommentare bei Facebook oder bei wolfsblog.de. Und dann hören wir uns nächste Woche ganz regulär wieder. In diesem Sinn, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Wölferadio Spezial.